Abschnitt 2 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel: Psychologie der Betäubung, Teil 2. Nun ist es eine alte, tiefe Erfahrung, dass sich tragenden Mächten des Lebens alsbald ein Gegenpart zugesellt, als ihr komisches oder tragikomisches Widerspiel, das, aus ganz den gleichen Herzensanrechten entsprungen, sie dennoch nur wie in einen Hohlspiegel, wie in karikierende und vertrübende Sphäre hineinstellt. Dies ist die große Wahrheit von den Affen des Ideals. So wie der Teufel, den Luther als Afterbild Gottes bezeichnet, genau die gleichen Wesens- und Machtqualitäten aufweist, die Gott selber besitzt, nur eine jede ins Negative gewendet, so gibt es nichts Hehres, Edles und Lebenerhebendes, das nicht alsbald von seinem Gegenspieler aufgegriffen und eben dem aufgepfropft würde, was es seinem reinen Sinne nach überwand und negierte. Wo ist je ein berechtigter Gedanke ausgesprochen, eine nützliche Partei oder Gesellschaft begründet, eine wertvolle Maßregel vertreten worden, ohne dass sich alsbald der Mob darüber hergemacht, das Gemeine damit liiert und irgendeine vulgäre Politik der Interessen sich daran gehängt, sie vertrübt, verbogen oder gar verlächerlicht hätte. Die allgemeine Form, in der dies zu geschehen pflegt, ist immer diese, dass die ideale Macht der abstrakten Sphäre enthoben und neuerdings mit groben, faktischen Zwecken und konkreten Bedürfnissen verknüpft wird, deren Abstreifen und Dahintenlassen gerade das Wesentliche der tragenden Sehnsucht gewesen war. Auch jetzt noch wird zwar ein ideelles Bedürfnis befriedigt, aber es geschieht sozusagen in handfester, plump primitiver Form. In diesem Verhältnis steht zum Beispiel aller Aberglaube, vom Animismus und Schamanismus unentwickelter Völker bis hinan zu okkulter Mystik und roh konkreter Metaphysik, zu dem elfenzarten, schmetterlingsleichten Himmelskinde Religion. In diesem Verhältnis psychischer Verschiebung oder Konkretierung stehen mannigfache Formen von Zwangsneurose zur Religiosität. Der höchste Aufschwung, mächtigste Überschwang, dessen der Mensch fähig ist, wird wieder herabgezerrt in die dumpf gewohnte Bahn kausaler, naturalistischer Weltorientierung. Dem nun analog besitzt die Musik ihr karikierendes Afterbild, den Lärm. Alle dies entsetzliche Randalieren, dies unaufhörliche Brüllen, Dröhnen, Pfeifen, Zischen, Fauchen, Hämmern, Rammeln, Klopfen, Schrillen, Schreien und Toben, womit der Mensch seine Aktionen zu begleiten pflegt, steigt, so gut wie Sprache und Musik, aus vitaler Notwendigkeit empor. Daher würde aller Kampf wieder die Lärmseite des Lebens nicht um einen Schritt voranbringen, wenn wir nicht zuvor die seelischen Untergründe sondieren, in denen all das geräuschvolle Tosen des Lebens notwendig verankert liegt. Denn die schönste Musik wie der schrecklichste Lärm, die reinste Religiosität wie die krauseste Mystik, die poetisch verklärte Liebe wie gemeine sexuelle Obszönität, sie wurzeln an ganz derselben Stelle, in derselben untersten Tiefe der menschheitlichen Seele. Nur die bergenden, nährenden Bodenschichten, durch die diese seelischen Wurzelkräfte aus demselben Keime hervorbrechen, färben und wandeln, vertrüben oder läutern ihre Wesensnatur so entscheidend, dass schließlich an der einen Stelle des Lebens eine weltferne, zarte Himmelsblume, an der anderen ein ekles, beschämendes Zwittergewächs emportaucht. Mit der oft gehörten Behauptung freilich, dass hinter allem Lärme ein Kampf ums Dasein und gegenseitiges Erschrecken, Besiegen und sich behaupten wollen stehe, ist im Grunde gar nichts gesagt. Und auch damit nicht, dass man betont, hinter allem Menschengelärme wohne die notwendige Kraftentspannung und das Bedürfnis nach aktiver Machtbetätigung und Selbstbewährung. Solche Aktivitätssteigerung und Selbsterweiterung muss schließlich in jeder Ausdrucksbewegung aufzufinden sein. Sie kann daher nicht die spezifische Psychologie des Schreiens und Lärmens erläutern. Wichtig dagegen ist dies, dass wir im Lärm nicht ein zufälliges Akzidenz des gesteigerten Verkehrslebens, nicht ein bloß zeitgeschichtliches Symptom der Unrast und Heimatlosigkeit moderner Seele zu betrachten glauben, sondern den Ausdruck unausrottbaren allmenschlichen Triebes. Diesen Trieb zum Lärme kann man nicht mit polizeilichen Vorschriften und staatlichen Maßregeln ausmerzen, denn gesetzt, es würden künftig immer neue Mittel gefunden, um das Leben in seinen äußeren Ausdrucksformen relativ geräuschlos zu machen, gesetzt man würde Patente erteilen auf Vorrichtungen, die ermöglichen, Polstermöbel und Teppiche geräuschlos zu klopfen, gesetzt das Gros der Kulturmenschen wäre nachgerade so musikalisch geworden, dass es ihm genügte, Partituren zu lesen, gesetzt endlich, man würde gar den Vorschlag jenes Biologen befolgen, der anempfahl, die künstliche Stummheit der Haustiere heranzubilden, indem man immer wieder den Rekurrenznerven durchschneidet, um durch Auslese lautlose Lebewesen hervorzubringen. Gesetzt auch dies, dass man die sorglichsten Vorschriften zur Vermeidung des Straßenlärms besäße und alle des täglichen Gerassels der elektrischen Bahnen, Dampfbahnen, Motorwagen, Automobile, es würde dennoch eine große Anzahl lärmfreudiger Leute sich über all diese Sicherungen gefährdeter Nerven mit Lust hinwegsetzen. Sie würden ihre Teppiche lieber geräuschvoll klopfen, würden lieber mit der Peitsche knallen, würden viel zu entbehren glauben, wenn sie nicht ihren Geschäften mit Singen, Pfeifen und beständigem Geschrei nachgehen könnten. Sie würden Stöcke und Schirme geflissentlich gegen Stakete und Gitter rasseln lassen oder mit Säbel und Sporen stolz über den Marktplatz klappern, auch wenn alle das wohl entbehrlich und gar leicht vermeidbar wäre. Ein merkwürdiger, unbezähmbarer Impuls steht also dahinter, ein Urtrieb, in dem der lustvolle, positive Charakter des Lärmens fundiert liegt. Er reiht sich jenen zahllosen allmenschlichen Neigungen ein, die die Bewusstseinsnarkose, das heißt die beständige Übertäubung des stummen, bewusst denkenden Geistes und somit den fortwährenden Traum- und Rauschzustand des Gesellschaftslebens unterhalten. In primitiver, trüber und noch roher Sphäre haben wir hier ganz dieselbe Ressource, dieselbe Schutz- und Bremsvorrichtung der Lebensfähigkeit vor Augen, die, wie wir vorhin betonten, auch der Religion oder der Musik die letzte Sanktion und Notwendigkeit für das Leben verleiht. Wir können diesen Zusammenhang klarer durchschauen, wenn wir den Lärm mit dem Alkohol vergleichen oder mit einem der vielen Stimulantien und Narkotizis wie Haschisch, Opium, Cola, Nikotin oder endlich mit jenen unentbehrlichen Alkaloiden nutritiver Reizmittel, denen keine Speisehygiene, keine Abstinenzbewegung jemals völlig beikommen wird, weil sie organische Bedürfnisse befriedigen und nur in ihrer jeweiligen Dosierung, in ihrer quantitativen oder distributiven Verwendung im physischen und psychischen Lebenshaushalt einer Generation, nicht aber an und für sich selber entbehrlich und bekämpfbar sind. Alle diese Reiz- oder Rauschmittel nämlich dienen genau wie der Lärm, um die Trieb- und Gefühlssphäre, also die subjektive Seite des Lebens, frei zu machen, zu erweitern und momentan emporzusteigern. Oder anders ausgedrückt, sie dienen dazu, die intellektuellen, rationalen, bewussten, also objektiven Funktionen der Seele zu dämpfen, zu verengern und zurückzudrängen. Dieses freilich vollzieht sich vollkommen ungetrübt nur in jenen religiösen, musikalischen oder ästhetischen Wertrichtungen der Kultur, denen just nüchterne, trockene, affektiv dürftige Individualitäten als den Kompensativmächten ihrer rationalen, objektiven, die Persönlichkeit abtragenden Lebensbewährung am kritiklosesten zu verfallen pflegen. Hinter allen diesen Erfahrungen steht ein folgenschwerer Zusammenhang. Schon die älteste Psychologie, die der Inder, hat in der Lehre vom Dukkha Satya, das heißt von der Identität des Wissens und Leidens, einer grundlegenden Beobachtung primitiven Ausdruck gegeben. Alle Zeit aber verknüpfte sich mit dieser Erkenntnis die religiöse Bevorzugung und teleologische Höherwertung der ungewussten, selbstvergessenen, instinktiven Seiten des Lebens gegenüber seinen rationalen Gewinnposten an Wissen und Erkennen, an ethischer, intellektiver und technischer Naturbeherrschung. Es überkommt wohl jeden denkenden Menschen zuweilen die Ahnung, es sei zu allem Fortleben eine ewige Selbsttäuschung notwendig, es könne menschliches Leben nur auf dem Hintergrunde dauernden Nichtwissens und traumhaften Rausches erträglich bleiben. Diesen Rausch trägt der junge und gesunde Mensch schon im Blute. Der starke, junge, lebendige lebt an und für sich in einer normalen Trunkenheit. Er entbehrt daher nicht jener Stimulativmächte, die mit unbewusstem Raffinement auch im Abflauenden, Vernüchterten, klug und ohnmächtig, weise und ängstlich gewordenen Leben einen bestimmten Grad täglicher Betäubung unterhalten. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Klaus Missfeld.